Und für die Filme dieser Woche ist Anke Lewicke ins Studio gekommen. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Erstmal geht es ja um eine Wiederbelebung in Hollywood. Ein Action-Science-Fiction-Film, Robocop heißt er. Den gab es 1987. Schon mal ist denn die Auferstehung geglückt? Naja, also ich muss erstmal vielleicht vorweg sagen, dass ich doch ein großer Fan von dem alten Robocop bin. Das ist so ein B-Movie gewesen, ausgestattet wie ein A-Movie und B-Movie, ne, wenn wir an die 50er Jahre denken, dann waren das ja immer die Genrefilme, die Science-Fiction-Filme, die so unbewusste Ängste aufgegriffen haben. Dann sind dann Ameisen mutiert und das hatte natürlich mit den Atomstrahlen zu tun. Und hier der Robocop hat vielleicht auch unbewusste Ängste aufgegriffen. Der spielte in Detroit und es ging um eine nahe Zukunft und in dieser nahen Zukunft hat das Kapital eben gewonnen und die Polizei ist auch privatisiert und muss natürlich ökonomisch und gleichzeitig sicher arbeiten. Und dann entwickeln die eben diesen Robocop, der halb Mensch ist, halb Maschine. Also das ist ein verletzter Polizist gewesen und den hat man dann ummutiert. Und ich fand diese Figur auch so interessant, diesen künstlichen Menschen, der aber gleichzeitig immer noch seine alten Moralvorstellungen hatte. Das war eben so ein Polizist der alten Schule. Und diese Geschichte übernimmt jetzt dieser Film 1:1, spielt wieder in Detroit, wieder in einer nahen Zukunft. Aber er aktualisiert das einfach nicht. Das sind eben noch so die Themen wie damals. Und dabei ist doch Überwachung und Recht und Ordnung, wenn wir jetzt an NSA denken, ganz anders. Also es ist ja alles nicht mehr greifbar und daraus macht der Film nichts mehr. Und auch das Kapital hat sich dann doch ein bisschen anders entwickelt und dadurch fand ich, das sieht modern aus, aber letztlich sind das alte Themen. Und der ummontierte Mensch, also mit Verlaub, die Vokabel klaue ich Ihnen mal, der ummontierte Mensch allein, gibt es nicht her? Nee, weil das hier dieses Mal so ausgestellt ist. Also so langsam erinnert sich das Gehirn eben auch hier daran, dass es mal Mensch war, kriegt dann auch Racheinstinkte gegen seinen Erbauer, erkennt aber Frau und Kind wieder. Aber es wird alles so, wie soll ich sagen, fast schon expressiv ausgestellt, sodass man an den eigentlichen Zwiespalt, an diese Figur gar nicht rankommt. Und das Spannende ist ja auch eigentlich, dass er mit so einer brachialen Gewalt vorgeht, aber noch andere Vorstellungen eigentlich von Recht und Ordnung hat. Und in diese Gewissenskonflikte gerät der neue Robocop auch nicht. Also ich merke, für die Figur haben Sie Sympathie, für die Umsetzung nicht. Robocop von Anke Lewicke keine Empfehlung. Vielleicht wird es jetzt besser. Wir gehen nochmal zurück in die Vergangenheit, aber nicht in die Science-Fiction-Vergangenheit und nicht nach 1987, sondern ins echte Texas der 80er Jahre. Eine Zeitreise macht dieser Film Dallas Buyers Club, dessen Hauptdarsteller vorab schon mal sehr ausgezeichnet wurde. Was ist das für ein Film und was ist das für eine Partie? Dallas Buyers Club, ja, das ist so eine Truppe, die nicht genehmigte Medikamente von Mexiko in die Staaten schmuggelt und damit nicht nur einen reißenden Absatzmarkt findet, sondern tatsächlich auch medikamentische Erfolge erzielt. Und zwar die Hauptfigur, Matthew McConaughey, ist eigentlich so ein richtiger Texaner. Also Wein, Weib, Gesang, aber erzkonservative Vorstellungen. Und eines Tages kriegt er eben gesagt, dass er AIDS hat. Und er will es nicht glauben, er hat die Schwulenseuche. Und dann fängt er aber an, eben rumzuwirbeln, kriegt mit, dass die Medikamente, die in den USA verschrieben sind, einfach nicht reichen, geht nach Mexiko, findet dort die richtigen Medikamente und macht dann eben diesen Handel auf. Und diesen Menschen bei den Überlebensversuchen zuzusehen, ist schon schön, wie sehr auch das 80er-Jahre-Amerika einfach gut eingefangen ist. Aber trotzdem hat der Film insgesamt so was Abgeschlossenes und man hat das Gefühl, dass gar nicht so die Fragen aufkommen. Ich meine, Homophobie gibt es doch heute noch. Es gibt heute auch noch korrupte Pharmakonzerne und es gibt immer noch ein desaströses Gesundheitswesen in den Staaten. Aber so vermittelt der Film so ein bisschen auch den Eindruck, das ist ein abgeschlossenes Kapitel. Verlegt auch in die 80er Jahre, weil AIDS da eigentlich noch ein Todesurteil war, trotz Medikamenten. Da konnte man nicht viel machen. Heute kann man mit AIDS ziemlich lange leben, glücklicherweise. Ja, das ist dann ja auch schon interessant, dass man einfach mitbekommt, dass mit AIDS von Anfang an Geschäfte gemacht wurden. Und das verkörpert diese Figur einfach auch unglaublich gut. Also er kriegt gesagt, du hast nur noch 31 Tage zu leben. Und dann guckt er sich eben im Spiegel an und er sieht einen zum Tode geweihten Menschen, aber er will sich seinem Schicksal nicht beugen. Und das sind ja wieder Figuren, die man im Kino unheimlich gerne zuschaut, also die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und das macht er, und das macht er dann auch noch auf unterhaltsame Weise, weil er so eine Haut drauf ist. Also ich finde es schon wichtig, diese Geschichte aufzuarbeiten, aber mir fehlt so ein bisschen der Link, der sich noch zur Gegenwart öffnet. Aber die schauspielerische Leistung von Matthew McConaughey, die hat sie sehr berührt. Das hat mich unheimlich berührt, wie ich auch finde, dass der Film eigentlich nichts falsch macht, wie gesagt, aber ein bisschen mehr Gegenwart hätte reingepasst. Und was ich noch ganz spannend finde, ist, dass überhaupt das amerikanische Kino jetzt gerade immer so Männerfiguren nimmt, um ihre jüngste Geschichte nochmal zu reflektieren. Also wir müssen ja auch nur an Leonardo DiCaprio bei Martin Scorsese denken, da geht es ja um die ganzen Börsengeschichten. Und wenn man jetzt diese ganzen Filme nimmt, dann gibt es dann auch wiederum ein ganz spannendes amerikanisches Panorama. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, zweimal haben Sie gesagt über diesen Film, er macht nichts falsch. Gleichzeitig hat er einen tollen Hauptdarsteller. Reingehen oder nicht? Ja, reingehen, natürlich doch. Anke Lewicke über zwei Filme, Dallas Buyers Club, begeisternd mit kleinen Abstrichen, und weniger begeisternd Robocop. Beide kommen ab Donnerstag in die Kinos. Vielen Dank. Deutschland.